Menschen nicht laut mal sitzen still. Niemals von gern geliebt, gehasst und ungezwungen mein Gesicht. Wenn in 50 Jahren von dein und nicht zur Hölle fahren, wird der Teufel selbst erschrocken sein von meinem Leben, meinen Memoiren. Wenn in 50 Jahren von dein und nicht zur Hölle fahren, wird der Teufel selbst erschrocken sein von meinem Leben, meinen Memoiren. So spielt mein Leben bergauf und ab, ein für und wieder. Immer außer Rand und Band, den besten Freund in meinem Schatten. Gehorsam, Disziplin, ich kann ohne Leben erhobenen Hauptes nie gebückt. Ja und Namen stets verneinen, Barmherzigkeit nur nach Termin. In 50 Jahren, voll dein und nicht zur Hölle fahren, wird der Teufel selbst erschrocken sein von meinem Leben, meinen Memoiren. Wenn in 50 Jahren,